Tanz zu Sprunge, so wackelt das Herz. Zu Tanze zu Sprunge, so wackelt das Herz. Zu Tanze zu Sprunge, zu Tanze zu Sprunge, zu Sprunge, zu Tanze, so wackelt das Herz. Zu Tanze zu Sprunge. Zu Sprunge, so wackelt das Herz, zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt das Herz.